Pelageja Vlasova besucht ihren Sohn im Gefängnis. Pavel! Wie geht es dir, Mutter? Sie müssen sich so setzen, dass ein Abstand zwischen ihnen bleibt, dahin und dahin. Politische Gespräche dürfen nicht stattfinden. Also, sprich von zu Hause, Mutter. Ja, Pavel. Bist du untergebracht? Beim Lehrer Vesovtschikow. Kümmern Sie sich um dich. Ja. Aber wie geht's dir? Ich bekomme zu lesen hier. Ich hatte schon Sorge, ob sie dich auch genügend unterstützen könnten. Dein Bart ist stark gewachsen. Ja. Ich war auch bei Smilgins Begräbnis. Die Polizei hat wieder um sich gehauen und einige verhaftet. Wir sind alle dabei gewesen. Das ist politisch. So? Wirklich? Man weiß gar nicht, worüber man reden soll. Dann sind ja Ihre Besuche überflüssig. Zu reden haben Sie nichts. Aber Sie kommen hierher gelaufen und stören uns. Ich trage doch die Verantwortung. Hilfst du im Haushalt? Auch. Vesovtschikow und ich wollen nächste Woche aufs Land fahren. Der Lehrer? Nein. Wollt ihr euch erholen? Ja. Wir brauchen die Adressen. Ach, Pavel, du fehlst uns allen sehr. Luschin in Pirogovo. Und in Krapina. Wirklich. Kummer machst du mir. Sulinowski. Ich bete auch für dich, Sulinowski in Krapina. Ich verbringe meine Abende einsam bei der Lampe sitzend. Und dem Lehrer Trägin, Dobraja, bin ich auch schon eine Last. Die Besuchszeit ist um. Noch eine Minute, lieber Herr. Ich bin so verwirrt. Ach, Pavel, was bleibt uns alten Leuten schon übrig, als uns zu verkriechen, damit man uns nicht mehr sehen muss? Denn wir sind zu nichts mehr nütze. Ja, noch eine Minute. Luschin in Pirogovo. Was wir wissen, ist vergangen. Zwischen uns und unseren Söhnen ist eine Kluft unüberbrückbar. Derek, in Dubraja. Wir haben nichts Gemeinsames. Die Zeit, die kommt, ist die eure. Aber die Besuchszeit ist um. Leb wohl, Mutter. Leb wohl, Pavel. Sorgen Sie sich nicht, er kommt frei, alle kommen frei. Es ist kein Platz hier, es sind zu viele. Sie haben Gesetzbücher und Verordnungen, sie haben Gefängnisse und Festungen. Ihre Fürsorgeanstalten zählen wir nicht. Sie haben Gefängniswärter und Richter, die ihr Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Glauben Sie denn, dass Sie uns damit klein kriegen? Sie verschwinden und das wird bald sein, werden sie gemerkt haben, dass ihnen das alles nichts mehr nützt, dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Sie haben Zeitungen und Druckereien, um uns zu bekämpfen und mundtot zu machen. Ihre Staatsmänner zählen wir nicht. Sie haben Pfaffen und Professoren, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Müssen Sie denn die Wahrheit so fürchten? Ehe sie verschwinden und das wird bald sein, werden sie gemerkt haben, dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Sie haben Geld und Kanonen, Maschinenpistolen und Handgranaten. Ihre Gummiknüppel zählen wir nicht. Sie haben Polizisten und Soldaten, die wenig Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Haben Sie denn so mächtige Feinde? Sie glauben, da muss doch ein Halt sein, der Sie, die Stürzenden, stützt. Eines Tages, und das wird bald sein, werden Sie sehen, dass Ihnen alles nichts nützt. Und da können Sie noch so laut kalt schreien, weil Sie weder Geld noch Kanone mehr schützt. Und da können Sie noch so laut kalt schreien, weil Sie weder Geld noch Kanone